Die Länder sind teils Beitrittskandidaten der EU, teils Mitglieder der Europäischen Freihandelsgemeinschaft EFTA. Bislang galt das Einfuhrverbot für Produkte aus der EU, den USA, Norwegen, Kanada und Australien. Die vier neuen Länder hatten sich deren Sanktionsmaßnahmen gegen Russland wegen des Ukraine-Konflikts mit einiger Verzögerung angeschlossen. Russland hat angekündigt, dass auch Waren aus der Ukraine auf der Verbotsliste landen werden, wenn das Assoziierungsabkommen der Ukraine mit der EU in Kraft tritt. Das Abkommen soll die Ukraine wirtschaftlich und rechtlich enger an die EU binden. Es wird aber erst gültig, wenn alle 28 EU-Mitgliedstaaten zugestimmt haben. Seit einer Woche lassen russische Behörden westliche Lebensmittel, die illegal nach Russland kommen, zerstören. Dabei waren Verbrennungsöfen und Bulldozer im Einsatz. Mittlerweile wurden nach offiziellen Zahlen über 500 Tonnen westlicher Lebensmittel vernichtet, vor allem Obst und Gemüse.